Nicht machen Farsches Jesroi. Was ist ein Stück für zwei Teure? Können wir reden auf der Farsche. Und nun gehen wir zu der Schufe. Die Sachmenschen winden sich. Warum sind die Menschen denn danach in der Teure der Indien von Talmud Teure? Was heißt Talmud Teure? Das meint, was ins Versteine haben. Hand versteht man, du hast Yeshiva mit der Keudel, mit der bisschen Medisch, mit Lehren, mit der Lehren, was, mit der Talmud, mit der Kilom. Also ich muss es akzeptieren bei Klal Yisroel. Also ich muss es akzeptieren gewähnt bei allen, für alle Deures, alle Deures. Und gewiss, dass der, ich weiß nicht, von der Gru, Kiweige, Vater mit den Scheunen muss er so gewähnt, sie hat Yeshivas, Tanuam, man sieht in den Seftes und den Breises, wie man sich Harim getan hat, auf jede Drusche, auf jede Halluche, auf jede Prat, Prat. Wir sind nicht beschneiden, sie gehen die ganze Eisig. Sie sind noch Fader gehäuben. Die gehäuben, es ist eine größere Tour, es meint ein bisschen, dass sie mich nicht der Maskilem auf das Aran gehackt und scheinig. Es liegen es, oder es dann am Ratsam. Ich halte es nicht liegen es. Was haben ja gewiss, damals. Man kijkt eraan, de dorp waar de gehoven, zij zijn niet zo bezig met de bestemming. Dus ze doorkomen, zij zijn dort een gemaakt als dat geld in de bestemming. Dus ze zijn dort een gelijkte hand, wie men riep dus. Wat er bij Kieven, met de Birchel met Zakai, ze hebben geleden teuren. Geleden Kudische met de Haares, ooit ze geen Sigjes. Dat is wat keihard geweest, Kalbachoyen met zijn Schubes. Kijk ze eraan, macht zo van zeven, ze gaan zeggen, hier de discussions. Dus ze gaan de Isaac. Ja, wat, man kan niet gewoon met de mitses, man kan niet gewoon bezig, man kan gewoon de regels aan. Maar dat is een bluff, als ik spreek nog een gehoor met mensen. Nonsens. Het is het poest van mensen die kennen goed is. Ze willen zich dan, ze zijn ook overgekleed, so-called overgekleed. Kijken aan die books. Maar dat is een raadsel, ik had een liggenis. Ze weten, ja, ze moeten kijken naar handen. Ze willen trainen alles te maken, alles te doen. Nee. Dat is bijzijde idee. Ze wouden zich, ze zijn toch een shit in den. So this is a part of their propaganda. Anyway, so one finds out what they do as in the Teure. They say, make it for chemie, how do they do it? The Teure is very simple. First of all, I want to talk about it. The Teure is, in that understanding, as every door has a different language as they to look things. What is things? I mean, it's objects. Tisch mit der Bänkel, das bleibt dasselbe, almost dasselbe. Und wenn man redet von mehr eidele Sachen, es change sich sehr stark in also ich warte, also ein Dorf versteht schon die Sprache von der anderen. Das ist eine wichtige Sache zu verstehen. So, lass mal suchen, man sucht jetzt in so einer Hand, er lernt. Also ich suche, wusste ich, er lernt. Jetzt lass mal nehmen, du allein das Statement und imaginen, als eine Geiz hier, sie haben gesagt, haben die gezahlt dafür. Die Geiz hat sein Office und dann darf ausführen ab Application und er darf schreiben, was ist die, was ist dann Occupation? Schreibt er, I'm learning. Schön, der Mensch kriegt das Learning? What? You're learning what? You're going to become a plumber? You're going to become electrician? A doctor? What? Der Bucher, der muss ich geschrieben. I'm learning. What do you mean? I'm learning. So I get the joke, but this is what's bring to think was a point. As the sprach, ich do as ich the word yeshiva. Was meint yeshiva? Ich lerne yeshiva. Yeshiva meint sitzen. That I will translate. Was das die? Ich sitz. Das ist die Sachen haben am liebsten Weg, wo sie mir sucht. Das ist sehr important zu verstehen. So das ist ein interessanter, also wie geht das? Solche Sachen bekommen nicht Konkretisation, so bekommt ein abstrakt Weg von das Masbison. So, lass mal suchen im Pusik. Ich steigt Aisches Chai. Ich steigt, als sie arbeitet, sie bringt, sie tät, in der Zeit im Sof, neude bei Schuhren Baala, beschifft er im Siknei Eretz. Was meint der Pusik? Was ist die Idee? Der war das ein Leidegeier. Diese Eiches Chaya, die sagt, die Gurnisch, er war, er sitzt rein, er trinkt Coca-Cola. Wo ist das? Pusche Pschad, ich sage jetzt nicht kein Pschadlich. Pusche Pschad. Ich soll mal Melech die da rausbringen, als er mein Case, was mir rief, hat ein Keulkoppel. Ein Keuligemann. Als die Frau bringt Panusse, in der Mann ist neu der Baschuren Baal, beschifft haben sie keine Uretz. er ken oi sig zan betoire. There's no question about it. It's a pshita shal mikre. Deves zog der andere pshat, deves zog ta pshat. Du zog der pushe pshat in pusik, as er gewinnt sa, aber der Mann darf arbeiten. Ob sich so kein Problem ist, ja, das ist keine Zeit. Er geht zu ja schier. Schier, was schier ist auch da. Zant, was ist ein schier? Schier meint ein measurement. Er geht zu ein measurement. But, hand rief, du hast ein schier, ja? So, schier ist, er geht in, ja, das heißt ein schier. Okay, jetzt. Neu du bei Schuhe. Das ist das für die Thema, der Schuhe meint, the gate. Sie haben vielleicht einmal gesagt, sie sitzen bei der Gate von der Town, dort haben sie gerade gesagt, sei es Platz, wie man die Häuser gehen beteuern, und man hat das gewonnen, eine Nummer von der Besmeidisch, auch das Sound, wie sie gewonnen, auch die Wahl von einem Wort, was sie uren, Sikna Eretz, meint ich kein alter Mensch, meint so kein, meint sie, ich kann eine Chochme, ist nicht nur, du sagst, du so kein, es ist dann ein alter, sie meint auch nicht alt, Also ich gesagt, wie Schier, meint auch das Schier, es meint auch das Measurement. So kein einer von den Meanings von so kein ist einer so äußerst beteuern. Anyway, ist das ein bisschen schade, wenn ich dir das froh ist, aber so ich, aber kommt das auch froh, aber sie bringt ein paar Nusser, sie tut alles, kein er, sie ist ein äußerst am beteuern. Scheibet Leivi. La jira kahama la viem chaylik vanachlu. Hashem, ja. Auch der Teuer ist also wie keine Ahnung, kann man sich noch so anreden. Ich meine, es ist alles, was es nicht alles. Man hat sich an, dass der ist schocken. Keine Ahnung, muss man hier sein. Ach, sei es in dem der Kultik, ich weiß nicht, ich muss sagen, es ist Afrilipimai. Sei es in dem Bisschen, ein bisschen Migdisch die ganze Zeit. Aber fähig sein, ich muss mit der Levin. Ich muss mit der Levin mit ihm. Okay, sie haben gesungen, Schiere, fein. Wo ist der ganze Tag gesungen, Schiere? Wo ist noch? Wie viel kann man singen, Schiere? Man bringt Schiere, man bringt die Kolben. Man bringt jetzt kein Schiere, Stamm. Also, es ist doch nur Schiere, Schatz, man macht die Kolben, Kaburin ist Silber. Und es gehen jetzt alle Wien und gesagt, Schiere, so gehen 24 mit Schmures. Und die Kahnem allein zieht die Kasche. Es ist doch nur 24, wusste ich, die alle 23 Wochen. Ich kann nicht wissen, ich wusste nicht, ich hatte kein Feld, ich gearbeitet. Wo ist das getan? Teure du etwas gewollt von dem, der scheibt. Wo ist das teure gewollt? Push im Schad, lass uns imagine. Teure sagt, jeder bekommt ein Land, jeder ist busy. Wo ist das der scheibt exakt getan? Der Terz ist, der scheibt äußig immer mit teure. Ich sage, ich heule, ich heule, ich esche mir keine Hahn mal wie. Und sei es, ich gehe in die Gräste, bei Kiem, in Mimchem, in Dina, teure. Dann verstanden, bei Dinle, Din, bei Nägele, Nägele, bei Domle, Dom. Sei es, ich gehe in Usig. Maar ooit in alle hilges aan teuren, in alle pupillen aan teuren, in alle boeien, ze gaan in boeien met chakiris, dus ik weet de derde was maar geleend, alle doeien, dus voor mijn schabijn in water. Jetzt, een final, en we gaan ze de paasje, paasje is Yisroi. Dus de paasje is Yisroi, dus is exact dezelfde zaak. Wus de antje, wus de, je neemt chemisch, water zo, en we neemt de falsche pschieter van mekeren, de falsche pschieter van mekeren. Macht Sura, Lufan, Sura, Sura, Sura, Mayas. What is this all about? This is good. Just look at the 10 Menschen on my die and a Schäufer. This is a machine. What is this? Just look at the Welt as a Sach. As I'm so. Macht auch der Köln, macht der George. Fine. Macht jede Platz doch put 1000 Menschen. Macht man ab Sakar, Gott, a Sach. Macht man für jede 10 Menschen noch für 20, für 50, für 100, für 1000. What's going on here? Hat ich kein Pschad? Schafft es auch noch alles. Du hast es gerät, beteilig, so wie ich es beteilig mal lieze. Aber sie gehen ein bisschen mischpet. Sie gehen ein mischpet. Du hast eine von den Sachen noch. Du hast jetzt ein Weg von das, also ja, behalten. Aber es ist nicht behalten, es ist offen teure. Ja, aber Shabbani, also bei Datile haben, es geht alle Kim, es ist nicht ganz Pusche Pschad, er hat gelernt, das lässt man an der Palle, das ist richtig Becher, Balei Pschad der Geist, bei Datile haben, es geht alle Kim, es ist der Reus. So, das ist obvious, und du kannst das suchen, wir sind eine Action, das ist noch gewähnt, ein Minute, in der ewige Zeit, die ewige 23 Schuhe, hat er den Teures, mein Shabbani, er hat mit 600.000 Tieren den Teures jeden Tag, und das ist, auch schwer, ich meine, es kann aber zu ihm geschlagen. Ich muss doch, mein Kitan alle Kerem, es gewinnt etwas, mein Leukes in der Midbar, die Ziege gar mit Maler sagt, etwas, kein Sanz, es gewinnt etwas. Ich meine, man will sich Action posten, es gewinnt jede Gart gefeizen mit Metallton und kann aus Masse gewinnt, etwas. Etwas gewinnt, ich sage, man schmeichig ist, aber du sind gewinnt busy 24, du sind gewinnt busy, ich habe mein Beuker der Elef. Ich meine, nicht gelernt, Zeit, die ganze Zeit der Mischne. Man hat eine schwere Tasche, man kann mich fragen, warte. In dusse gewein der eisig in der Mitte eisig in beteure das meide dem lernt pasches hier so am verstein pasches hier so ist der pasche für limit hat teure für sitzen in keul dus ist pasches hier so in a nutshell in keul a pipschat jetzt ich muss sagen das a pipschat ist hier so die sache geht ach machen teure und ich das da geht ich meine oder man kann sagen das fahren machen teure schon auch gewein pilpil haben wir gehabt Luchas, das ist Emmes. Das ist Emmes, wenn ein Neuchel geht, was ist, ich muss noch von Wiener gelernt, Emmes. So, ich weiß nicht, ich kann debatable. Ich kann eine beide, ich sage mir, ich muss da, ich mache einen Teure, auf die Pschad, weil so, ich ziehe ihm, sei es auch Luchas, mit Mitzvahs, mit Masbesan für jeden. Aber, ich habe Luchas gelassen auf die Saat. Jetzt, ich hätte schon auf dem Tape, ich hätte noch ein Subject. The subject is, ich liebe es einfach ernst trachten, der Maschita von der Bewegung der Mille, Moiri Verabi, im Chöin Lovruch. So, es ist nur ein Wort, man sucht immer für ein gewiss, wenn ein gewisser, ein gewisser, ein gewisser, man sucht, also ein Mensch foppt der Zweiten, ist eine Sache, aber man foppt sich allein, du sie der Ärgste. So, ich habe jetzt recht von dem, und dann ist da, die, als der Schitte von der Bewegung, in, das ist, dann ist da, die defektive Schitte, ist pink verkehrt. Zweitens tun wir nicht foppen. So ist es von der Amuas, der Sonne. Weil man ja nicht gesagt, nein, was ist das? Sich allein zu damit zu sich zu foppen. Mach mich verkehrt. Wo ist also wie schlecht, wenn man foppt sich? Wo ist es schlecht? Ein Mensch lädt sich an, als es geht. Ein Mensch lädt sich an, als es geht. Oder sag wegen, wie sich foppen. Ein Mensch sucht, ach, was ist so geht der Schabbos, so ist es, er hält sich dabei, er hat dich lebt. Und er sucht es eben. Er sucht es so scheinend draußen, der Sinn, es ist ein Chai. Es ist so scheinend, es geht so oben zwei Fies. Er hält es dabei. Weil, liebe Ball immer. Aber er sucht es. Er sucht es noch einmal, noch einmal. Nein, was? Er appetit, etwas schuben du? Lass mal kurz von den Benefits. Die tun something wrong? Sicher nicht. Der Fakt, was soll sich fakt? Er meint, es ist ein krimmes Wurde. Also er meint, es ist ein größer Madrei geschehen. Und meile, ist ein weiniger Teen, ist ein weiniger... Das ist nicht anders. Ein Mensch, was... Lass mal sagen, was... Warum ist verkehrt? Das ist verkehrt. Lass mal sagen, ein Mensch... Davon... In noch ein Tag sagt er, trachte, was ich wach, was ich gedauert habe, was ich mir heilig gedauert habe. So wusstest du, oh, der Mensch, okay, er hat kein Mensch in seinem Leben gedauert besser. Aber wusst, weil er hat sich gar nicht gedauert. Es ist, manchmal macht das keinen Sinn. Es ist manchmal verkehrt. Also er fühlt, dass er muss, ob er fühlt geht, der gedauert geht, wird er nächstes Mal fühlen auch geht. So wird er fühlen besser. So wird er gedauert weniger nächstes Mal. Sie hat nicht da, verkehrt, wir kommen nach Taste dazu. So die ganze Theorie macht keinen Sinn. Ich habe mich gesagt, also ich weiß nicht, ich weiß, dass man sucht das so, aber es ist nicht... Jede Sache ist so, in Lernen. Er hat ein bisschen gelernt, er hat ein bisschen nicht so gelernt, aber er hat sich an, er viel geht about himself. Wow, was ist geht gelernt? Warte, man hat nicht gelernt, lass mal sagen, okay. But, er viel geht, so next time to lernen mehr. So, jede Sache ist so, also ein Mensch, Fobt sich, was heißt Fobt sich? Fobt sich meint es zu suchen in dem Kontext, weil das nimmt keine Rebbe, nur noch Fobt sich. Also Fobt sich und er hält es als größer über das Schem. Das ist in dem Kontext, das jener hat es gesucht. Ich meine, kann ich schon nicht missquoten. Ob jener hat es sich gemeint, dem es wirklich ist. Aber lass mal suchen, in dem Weg, was die Welt nennt es. Aber man sucht das, die machst dich, so. Ja, okay, ich mach sich. Nee, das ist ein Masse keinem. Oh, ich geiz ein und sagen, ich weiß, die müssen mich aushalten, weil ich bin ein größer Zadig, ich meine, ich arbeite nicht, ich weiß, ich Foptos, genau das da ist, mit Ramuas. Okay. Ja, Eli, gehst du Matan. Ja, ich hätte doch noch Geld, weil er hat die Kennst du, das ist der erste Welt, bist du leidiger. But, ob die für sich allein, beinahe mein Atzma, wie rief die Sprache, man foppt sich, beinahe mein Atzma, halte von sich, it's only benefits to get them a boost and feel good about himself. Ze macht dem Team besser. So du sie gewinnt der Ischitte, ich sage, ich habe immer gesagt, 1000 Mal, aber es ist nicht gechillig. Ich sage, da was, ich kann es immer so ein gewisser Mal, weil du sie gemacht, es ist eigentlich von den Zeugnis, eigentlich von den größten Zeugnis von Life, ist die Team Sache, ich sage, ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe immer man sucht da Sachen, man hält nicht dabei, aber eventually geht es an. Das heißt, du hast eine Sache, was meint, in gewisser Sinn, du hast die Opposite von, ich gehe jetzt ein bisschen off-tangent, but connected, die Opposite von der Schiede von Philosophy. Philosophy gesucht, nur mit Trachten, Tacke, ist Tacke so, ist sie nicht Tacke so. Es gibt immer gewollt, jede Sache, zu nehmen auf den most logical components. Mathematical thinking. Very rigid thinking. It is this what they forget. Du sie gewähnt der Weg für mathematical thinking und du sie der, ja, du sie der Weg. Aber der Weg arbeitet nicht. Das ist auch ein bisschen, der Method von Behavior, von mathematical arbeitet nicht, wenn sie kommt zur Avodah Hashem. But what is Hashem is an emotional thing. It's an emotional thing. It's not a logical thing. So, when you say to someone, waste of time, much get tried us, much also give. It is kind of emotional. If the Chabad routine, we go dancing, we go singing together. If Shlomo Carlbach, we sing and we jam together. Geh heim und such eine Mom jeden Tag. Das heißt, such es. Such es meint, wenn du suchst raus mit deinem Maul, geht es dann mit deinen Emotions. And that's it. Das ist du. Du kannst hochmalig du. Das ist simple. You have to be attached to it. Das ist teen. And once the best emotion attached, kannst du später, machst du es mit Zichlius, mit Sachen, zum das ist also wie gesagt, der Tapping, das geht es stärker, es macht es enhanced, es ist so wie, es macht es, es macht es endlich, es finisht es auf. Aber es kann doch schon umfangen mit dem. Es kann doch schon umfangen. Das ist eine Scheine, bezieht sich mit Bruch. Und das ist mit jedem, warum sagen wir so, warum sagen eine drei, warum sagen wir die Idee, habe es Hashem. So, er geht nun einfach zu trachten, philosophisch. Wo ist lieber ein Bestürf, aber dem, aber Efscher hier, Efscher, wo gehen verkehrt, Efscher gehen besser hin. Wer sucht das, als er geht, was schaffen geworden ist, Efscher täuschen Leute, Bro. Das darf man nicht schreiben. Ich muss das schon in alle Sachen, du, was ist. Einmal ein bisschen trachten, philosophical, ist jede Sache, Efscher hier, Efscher hin, mach ich das essen. Efscher das auch anreden, jede Sache, in Philosophy, ist es. Is the only thing that is true is 2 plus 2 is 4. And this is a health kind of question. So it was then the way. The way from the Baal HaMisse to the Baal HaSidus. And I can't come in there. By them, you had the same idea. All is given against philosophy. What is against philosophy? Against arbeiten of just of the mind. Just of the mind. The habit of the emotions, and do the thought, and later, is a small bit, with it is enhancing, with swords, with Sachen. But the emotion is a thing that is not a time. Emotion is a time. Emotion is a time. ich suche jetzt einen Mann, ich suche jetzt, ich habe Liebe der Eibischte, ich habe Liebe Teure, ich habe Liebe, such das ihr behindert mal, bis mir fehlt das euch. Das sind Emotions. Er sagt, von wo hast du lieb dein Kind? Von wo hast du lieb? Weil das ist es. Ich kann es nicht mehr so besonders, ich kann Mathematical Equation. Das ist ein Fakt. Deine Fragen. Doch, du Scheune mit Philosophy. Tennet diese Gesetze, was ich so jetzt. Sie haben sich gehalten lang durch die Emotions. Das hat wichtige Sachen zu verstehen. Der Rambam, wenn ich in meinen Wochen. Is er schon gewesen, I'm not going to imagine. Jetzt setzt er sich herup und er geht es. Also ich habe die Zitze immer gebrochen. Ich schreibe mal Seife. Lass mich rein, man sucht zu fluffer ab. Sie legen etwas Proofs mit Sachen. Ich kenne die alle Sachen. Lass mich, why not? But einer soll umfangen mit dem. Das ist the biggest joke. The biggest joke possible. So, du sie mal, was ich will, du reden von der Indien. Okay, das kannst du schon spät, wir bleiben bei dem.